Guter Rat. Ringen um das Grundgesetz. Aus den Protokollen des Parlamentarischen Rates 1948 bis 49. Das Wahlrecht. Von Özlem Özgül Dündar. Nordwestdeutscher Rundfunk Köln. Wir berichten aus der Arbeit des Parlamentarischen Rates. Der Frau liegt es nicht, in großen Versammlungen unter Aufwendung der letzten physischen Kräfte vor die meist subjektiv eingestellten kritischen Blicke der Männer und ihrer eigenen Geschlechtsgenossinnen zu treten, um einen Wahlkreis zu erobern. Walter Menzel, SPD. Der politische Kampf ist überall hart. Gerade deshalb sollten wir darauf Wert legen, in die Parlamente die Frau mit ihren weiblichen Attributen hineinzunehmen. Wer könnte besser als Sie den allumfassenden Bereich der sozialen Nöte unserer heutigen Zeit mit Rat und Tat meistern? Wenn wir hier so sitzen wie die Hühner auf der Stange, Frau Wessel, Frau Weber, Frau Selbert und meine Wenigkeit, Frau Nadig. Und wenn ich dann unsere männlichen Kollegen ansehe, wie sie sich gegenseitig an Charisma zu übertreffen versuchen, wie sie sich wohl und vertraut in diesem Raum, in ihrer Rolle als Retter der Nation, die Urväter der Nation sehen und sich dabei so ganz wohl und vollkommen richtig an diesem Ort, in dieser Rolle und mit dieser historischen Aufgabe sehen. Bonn, 23. September 1948, dritte Sitzung des Hauptausschusses für Wahlrechtsfragen. Die Menschen haben überall das Gefühl, es hat gar keinen Zweck, sich für die Wahl zu interessieren. Wilhelm Heile, DP. Denn bei der Listenwahl können wir ja gar nicht selber wählen, sondern haben nur einen Zettel mit irgendeiner Liste von Namen abzugeben, die uns meist ganz fremd sind. Ja, und dann? Max Becker, LDP. Die Frauen. Wie wollen Sie eine Frau mit dem Persönlichkeitswahlrecht in die Parlamente bringen? Das glückt hier und da einmal einer, die das Zeug hat, sich auch gegenüber Männerversammlungen durchzusetzen. Aber wenn man es auf die Allgemeinheit abstellt, dann glaube ich doch sagen zu müssen, die Frauen bekommt man praktisch nur mit den Reststimmen auf der Landesliste durch. Also, ich möchte von vornherein zu verstehen geben, dass ich Anhänger des Mehrheitswahlrechts bin. Karl Schröter, CDU. Zwar bis zur letzten Konsequenz. Welches ist denn der Hauptvorwurf, den man dem Verhältniswahlrecht macht? Sein Hauptfehler liegt darin, dass es die Splitterparteien großzieht. Dieses Argument kann nicht entkräftet werden, das ist gar keine Frage. Unter Splitterparteien verstehe ich Parteien, die sich nur zu einem ganz bestimmten Zweck bilden. Nur zu einer oder einigen Staatsaufgaben Stellung beziehen. Wie die Aufwertungspartei, die Partei für Bodenreform, die Partei hierfür und die Partei dafür. In Bonn ist in den 3,5 Monaten gute Sacharbeit geleistet worden. Aber über allen Sachgebieten steht der Mensch. Und im politischen Bereich die Aufgabe, die er mit politischen Kräften lösen muss. Hier liegt eine der Ursachen der Schwierigkeiten in Bonn, da wir unsere Aufgabe zu materiell, zu technisch gewertet haben und nicht genügend vom politischen und menschlichen Bereich her. Helene Wessel, Zentrumspartei. Hineingeduckt, aber trotzdem hellwach. Und wer sagt, dass unsere Augen nicht auch leuchten mit dem Glanz des historischen Moments? Was wir zu sagen haben, gehört genauso hierher wie unsere männlichen Kollegen in diesem Parlamentarischen Rat. Auch 1948 haben unsere Stimmen hierher gehört und auch 1948 hätten unsere Stimmen schon das Zehnfache von dem sein sollen, was sie waren. Und auch unser Charisma werden wir noch entfalten und es wird sich bis ins Jahr 2019 erstrecken. Die Arbeit des Parlamentarischen Rates ist ins Stocken geraten. Im Ausschuss für Wahlrechtsfragen wurden beispielsweise heute Vormittag sämtliche vorliegenden Vorschläge für ein neues Wahlrecht abgelehnt. Das ganze Leben überhaupt besteht aus Kompromissen. Georg Diederichs, SPD. Darüber müssen wir uns klar sein. Und wir müssen es uns abgewöhnen, unter einem Kompromiss das zu verstehen, was das Dritte Reich daraus gemacht hat. Indem es das Wort Kompromiss und das Wort fauler Kompromiss gleichsetzte. Und wenn man die Bildung einer Partei dadurch ausschließen will, dass man das Proportionalwahlrecht ausschließen kann, Moment, dann... Nein, der Einwand stimmt nicht. Gerhard Kroll, CSU. Das Mehrheitswahlrecht schließt keine kleine oder kleinste Partei aus, sondern gibt ihr nur nicht sofort die Chance eines Mandats. Der Sieg der Labour Party in England ist ein Beweis dafür, dass sich neue Parteien durchsetzen können. Aber dann geschieht das eben nicht auf dem Weg des Proporzes. Ja. Man geht mit der Parteibildung und nimmt zunächst nur ein Land oder eine Provinz aufs Korn, um sich von da auszubreiten. Das geht also auch, vielleicht etwas langsamer, aber es geht. Die Gefahr der Bildung von Splitterparteien wird durch dieses keineswegs beseitigt. Eine andere Folge der Parteienzersplitterung ist der unfaire Parteienkampf gewesen. Karl Schröter, CDU. Je kleiner eine Partei war, je weniger Aussicht sie hatte, einmal in die Verantwortung zu gelangen, umso unfairer konnte sie den Kampf führen. Und die Folge war, angewidert von einem derartigen politischen Treiben, hat sich das deutsche Volk seinerzeit Hitler in die Arme geworfen. Wir sehen uns vor der großen Aufgabe, ein Wahlsystem festzulegen, das eine stabile und arbeitsfähige Demokratie gewährleisten kann. Aber die Menschen wenden sich ab von der Politik, die wir hier betreiben. Und die, die sich nicht abwenden und mitmachen wie wir, stecken zu tief darin. Wir sehen nicht mehr, dass unsere Rolle Repräsentation ist, die des Volkes. Einmal den Fuß ins Mühlrad gesteckt, strampeln wir nur noch um unsere eigene Achse und sehen nicht, dass es eine Welt außerhalb von uns gibt und dass die Mühle Teil eines größeren Ganzen ist. Manchmal möchte man glauben, der Staat ist etwas anderes als die Bürgerinnen. Was wollen die Menschen? Mit ihrem Herzblut Politik betreiben? Meine Damen und Herren, sie geben sich Illusionen hin. Mit Illusionen und mit Fiktionen kann man sich etwas vormachen. Eine Zeit lang vielleicht auch anderen. Carlo Schmidt, SPD. Man kann sich ihrer vielleicht eine Zeit lang sogar als Instrumente einer Politik bedienen. Aber man kann Fiktionen nicht zu Fundamenten und einer Politik machen, nicht einmal zu Ansatzpunkten für den Hebel einzelner politischer Aktionen. Die FDP-Abgeordneten Dr. Thomas Dehler und Dr. Max Becker haben im Hauptausschuss des Parlamentarischen Rates einen Vorschlag eingebracht, der eine Abkehr vom parlamentarischen System herbeiführen würde und in Bonn eine Art Sensation hervorrief. Dr. Thomas Dehler begründet den FDP-Vorschlag, in Deutschland die Präsidialdemokratie einzuführen. Es wird völlig vergessen, dass alle diese kontinentalen parlamentarischen Demokratien von 1920 an, beginnend mit Italien, über Spanien, die Balkanstaaten, die baltischen Länder, über Deutschland, Österreich, Frankreich, in einem großen Massensterben, und zwar infolge ihrer inneren Schwäche, dahingerafft worden sind. Dass sich also das parlamentarische Regime den Aufgaben unseres Jahrhunderts nicht gewachsen gezeigt hat. Was uns allen vorschwebt, Max Becker, LDP. Ich glaube, darin sind wir uns einig, ist das. Wir wollen eine Verfassung schaffen, die die Demokratie nicht zum Spielball wilder Leidenschaften macht, die die Demokratie nicht in den Augen des Volkes herabsetzt. Sie sehen die Möglichkeit dazu in einer Wahlrechtsänderung. Ich sehe sie woanders. Ich sehe sie darin, dass wir zum sogenannten präsidialdemokratischen System übergehen. Das heißt, dass zu Beginn einer Legislaturperiode ein Regierungschef auf 4 Jahre gewählt wird, der sich seinerseits seine Gehilfen aussucht, die er dann auch seinerseits entlassen kann. Ich bin der Meinung, dass wir politisch nicht genügend fundiert sind, um es einer Regierung gestatten zu können, 4 Jahre absolut regieren zu können. Rudolf Ernst Heiland, SPD. Und wir sollten auch nüchtern genug sein, zu erkennen, dass es heute in Deutschland noch sehr starke Kräfte gibt, die in ihrer Grundstruktur totalitär sind. Ja, dann vergessen Sie den Sozialismus nicht. Ja, darüber müssten wir dann besonders sprechen. Ja. Die Kommunisten quittierten den FDP-Vorschlag durch ihren Abgeordneten Heinz Renner mit dem Zwischenruf: Da haben wir unseren Führer wieder. Demokratie ist eine Erfindung der Philosophen. Ein Idealzustand, von dem der Mensch weit entfernt ist. Wer sitzt denn wie im antiken Griechenland in seiner kleinen Gemeinde, wo jeder jeden kennt, und dann entscheidet man in direkten Wahlen für seine Kandidatinnen, deren Reden man über die letzten Wochen intensiv verfolgt und unter Freunden ausdiskutiert hat? Die Menschen interessiert der Staatsapparat nicht. Sie suchen Selbsterfüllung und das auch für ihre Kinder. Sie betrachten den Staat und seinen Apparat und all die Politik, die darin betrieben wird, als eine Institution, die ihnen ihr Leben erleichtert, indem sie all die administrativen Aufgaben übernimmt, die zu viel für einen einzelnen Menschen sind, aber die sie dennoch brauchen, damit sie ihr Leben reibungslos leben können. Politik soll Dienste für sie leisten, nicht Konsequenz eigener Mitverantwortung sein. So meint einer, die Zigarette gehört in die Verfassung, damit endlich jeder wieder seinen billigen Rauch hat. Die schreibt ein kaufmännischer Angestellter aus Fulda, der anscheinend diese Frage für das wichtigste Zukunftsproblem hält. Und deshalb schlägt er einen Paragraphen in der neuen Verfassung vor, wonach jedem Bürger vom Staat 50 Zigaretten im Monat garantiert werden soll. Ich glaube also... Georg Diederichs, SPD. Bei wirklich ernster Prüfung muss jeder zugeben, dass mit dem Proportionalwahlrecht nicht nur dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit, sondern auch dem der Möglichkeit, alle Teile des Reiches entsprechend ihrer soziologischen Struktur zu berücksichtigen, Rechnung getragen wird. Ja, Sie haben übersehen, dass diese herrliche, auf dem Verhältniswahlrecht aufgebaute Demokratie vor die Hunde gegangen ist. Gerhard Kroll, CSU. Und wenn wir daraus heute nicht die Konsequenzen ziehen, als wir sagen, ein System, das einmal so glänzend versagt hat, bedarf einer gründlichen Revision, dann würden wir ein totales Fiasko erleben. Und es klingt in allen Ausführungen durch, dass wir mit nur kleinen Änderungen Weimar restaurieren wollen. Den größten Teil der Zeit von 1919 bis 1933 hatten wir Minderheitsregierungen, die vom ersten Tage an den Keim des Todes in sich trugen, weil sie von der Gnade der außerhalb der Regierung stehenden Parteien abhängig waren. Nehmen Sie an, Sie hätten die relative Mehrheitswahl. Ja. Und nehmen Sie schematisch an, jeder Kandidat erhielte 25% der Stimmen. Ja. Wenn vier Parteien kandidieren und eine hat zwei Stimmen mehr, dann ist Ihr Mann mit 25% der Stimmen und zwei Stimmen gegen 75% der anderen gewählt, die in dem Parlament praktisch dann nicht vertreten sind. Alles andere sind nur schöne Ideologien und schöne Formulierungen. Der zweite Nachteil des Mehrheitswahlrechts bestand in dem imperativen Mandat. Der Abgeordnete war an die Weisung der Wähler bzw. seiner Partei gebunden und abberufbar. Entsinnen Sie sich noch, wer alles kam? Gewerkschaften, Bund der Landwirte, Bauernbund, Hansabund, Bund der Impfgegner, Frauenstimmrechtler, Rohköster, Gott weiß, was alles sonst noch kam. Die kamen nun zu dem armen Kandidaten und sagten ihm, so, hier wird unterschrieben, sind Sie dafür oder nicht? Die Militärgouverneure überreichten der Abordnung des Parlamentarischen Rates ein Memorandum mit den Grundsätzen, die sie in Bezug auf das westdeutsche Grundgesetz vertreten. Die deutschen Vertreter haben es abgelehnt, zum Inhalt des alliierten Memorandums etwas zu sagen, bevor sie keine Gelegenheit gehabt haben, das Schriftstück genau zu prüfen. Zum zweiten Mal stehen die Bürgerinnen dieses Volkes vor Besatzungsmächten, die die Zügel in der Hand halten. Unsere Babysitter sitzen da und warten und beobachten über unseren Köpfen, wie wir uns verhalten. Die Stärke der Demokratie besprechen wir hier. Aber was für eine Stärke soll das sein, wenn die Bürgerinnen dieses Volkes so schwach sind, dass sie Babysitter brauchen? Den Krieg auf soziale Misslagen zurückzuführen oder auf das Verhältniswahlrecht scheint mir eine verkürzte Denkweise zu sein, die sich schnelle Lösungen herbeiwünscht und die Bürgerinnen von ihrer Verantwortung für ihr eigenes politisches Handeln befreit. Wenn es uns schlecht geht, können wir nicht die Lösung darin sehen, äußere Faktoren als Legitimation für eine politische Entscheidung zu nennen. Dass das Wahlrecht daran schuld ist, ist ein Mythos. Wir debattieren hier um etwas, das ein Phantomproblem ist. Die Entscheidung jedes und jeder Einzelnen ist das Problem. Und nicht ein abstraktes System. 22. Februar 1949. 52. Sitzung des Hauptausschusses für Wahlrechtsfragen. Ich glaube... Theodor Heuss, FDP. Wir sind alle, wenn wir dieses Gespräch führen, in der Gefahr, dass die Öffentlichkeit dazu hingejagt wird, das Wahlrecht isoliert zu betrachten und zu glauben, dass vom Wahlrecht aus, dessen Bedeutung ich damit nicht heruntersetzen will, sich das Schicksal eines Volkes konstruieren lässt. Das ist ein vollkommenes Missverständnis. Karl Schröter, CDU. Das Wahlsystem ist für den Aufbau einer arbeitsfähigen Demokratie von entscheidender Bedeutung, Herr Dr. Heuss. Die erste deutsche Demokratie ist von innen heraus zerbrochen. Die darauffolgende Diktatur musste erst von außen zerbrochen werden, nachdem furchtbares Leid über die ganze Welt gebracht worden war. Man könnte viele Ursachen für das Versagen der Demokratie im liberalen Deutschland anführen. Aber mit ein Grund ist ganz bestimmt das Vorhandensein der kleinen und der kleinsten Parteien gewesen. Sie waren nämlich zu wiederholten Malen das Zünglein an der Waage. Meine Damen und Herren, ich glaube, man könnte doch mit Allgemeingültigkeit den Satz aufstellen, dass der politische Kampf umso niederträchtiger und hässlicher geführt wird, je mehr Parteien vorhanden sind. Und dass dieser Kampf umso zersetzender ist, je winziger, je kleiner diese Parteien sind. Harzburger Front, Herr Kollege, da war er dabei. Also ich gehörte als Volksparteiler nicht der Harzburger Front an, Herr Renner. Ermächtigungsgesetz für Hitler, dazu gehörten Sie. Also so kommen wir doch hier nicht mehr weiter. Bitte die Dialoge auf die Zeit nach Schluss der Sitzung zu verschieben. Die Folge des Verhältniswahlrechts war das Vielparteiensystem. Aus diesem ergab sich der Zwang zur Bildung von Koalitionsregierungen. Ich habe einmal gelesen, dass man das gemeinsame Tragen der Verantwortung auslegen könnte als einen gewissen Mangel an Mut zur Verantwortung oder als einen gewissen Mangel an Glauben in die Leistungsfähigkeit der eigenen Partei. Letzten Endes war es im liberalen Deutschland so, dass alle Parteien, die einer Koalitionsregierung angehört hatten, einfach vom deutschen Volk als unzulänglich angesehen wurden. Wir müssen den Menschen offen sagen, dass jedes Wahlversprechen ein Idealzustand ist, der nicht erreicht werden kann. Das Ideal, das erreicht wird, ist das Verfahren der demokratischen Wahl, sodass alle Menschen mit all ihren Belangen Gehör finden. Aber das heißt nicht, dass alle Forderungen verwirklicht werden können. Der Einwohner eines oberbayerischen Gebirgsortes will die Pflichteinführung der alten Trachten in der Verfassung verankert wissen. Dann weiß man gleich von außen, wie man mit jedem dran ist, meint er. Denn wie der Anzug, so die Gesinnung. Ob direkte Wahlen oder Verhältniswahlen, das spielt keine Rolle. Das politische Interesse der Wähler ist nicht am Wahlsystem an sich festzumachen. Ob die Menschen bei der Wahl nun konkrete Personen mit Charisma vor sich stehen haben oder eine Liste von Personen aus einer Partei wählen, das interessiert die Bürgerinnen nicht. Sie wissen, dass sie mit der Wahl, egal welcher Kandidatin, immer einen Kompromiss bekommen werden. Dabei verstehen sie Kompromiss immer als einen faulen Kompromiss und nicht als die bestmögliche und fairste Variante in der Ära der Selbstverwirklicher. Nach Ansicht Dr. Adenauers kann etwa in der zweiten Augusthälfte mit der Errichtung einer westdeutschen Regierung gerechnet werden. Die Wahlen würden etwa am 15. Juli erfolgen, damit Anfang August der Volkstag erstmalig zusammentreten könne. Für eine Einigung über das Wahlgesetz zum ersten Volkstag bestehen nach Ansicht Dr. Adenauers noch einige Schwierigkeiten. Es sei aber zu hoffen, dass sich die Parteien in der Mitte finden werden. Diesen Ausgleich der Meinungen müssen wir in manchen der Fragen finden, deren Regelung in der zweiten Lesung des Hauptausschusses im Parlamentarischen Rat notwendig ist. Was die Zentrumspartei dazu beitragen kann, wird sie in Verantwortung und aus dem Bewusstsein der Notwendigkeit des Ausgleichs und der Versöhnung tun. Denn ihre Parole war es immer, nichts für die Partei, aber alles für das Volk. Helene Wessel, Zentrumspartei. Mirabeau hat am Vorabend der Französischen Revolution den Ausspruch getan, eine richtig organisierte Repräsentativvertretung soll sich zu den verschiedenen Schichten und Strömungen des Volkes so verhalten, wie eine gut gezeichnete Landkarte, die in reduziertem Maßstab, aber genau, Gebirge und Flüsse des Landes darstellt. Sie soll ein Abbild oder ein Spiegelbild im Kleinen sein. Wer will nun behaupten, dass das relative Mehrheitswahlrecht, das hier vertreten worden ist und das, wie man es klar ausgesprochen hat, zwangsläufig zum Zwei-Parteien-System in Deutschland führen soll, die Struktur unseres Volkes widerspiegelt? Ich glaube, die Erfahrungen werden uns zeigen, dass auch bei dem Mehrheitswahlrecht sehr stark persönliche und lokale Interessen eine Rolle spielen werden. Fragen wir uns einmal ganz ehrlich, ob wir die Zusammensetzung dieses Parlamentarischen Rates mit seinen Sachkennern und seinen Politikern so beim relativen Mehrheitswahlrecht haben würden, wo jedes der Ratsmitglieder sich in einem Wahlkreis sein Mandat hätte erobern müssen. Wahrscheinlich würden hier im Parlamentarischen Rat und später auch im Bundesparlament so gut wie gar keine Frauen sitzen. Wir sollten uns keiner Täuschung darüber hingeben, dass im Zeitalter der Masse auch der handfeste Demagoge die laute Persönlichkeit leider durchaus große Erfolgsaussichten im Wahlkampf hat. Größere als der feiner strukturierte Mensch. Auch hier, glaube ich, wird es immer die Frau sein, die am meisten darunter zu leiden hat. Nun sagt Frau Wessel, in den Einzelwahlkreisen habe der Demagoge den Vorzug. Ich glaube, diese Argumentation ist generell gesehen grundfalsch. Theophil Kaufmann, CDU. Denn es gibt nirgends eine schärfere Prüfungsmöglichkeit der Demagogie als dort, wo die Menschen sich wirklich kennen und wo sie sich in ihrer Auswirkung auf die Dauer kontrollieren können. Worauf es uns entscheidend ankommt, ist wahrhaftig nicht die Frage der Erringung einer Machtposition, sondern die Erreichung der Stabilität einer Regierung. Glauben Sie doch nicht, dass diese Demokratie an den Splitterparteien scheitern wird. Wenn sie nämlich daran scheitern würde, dann ist sie nicht viel wert. Sehr richtig. Sehr richtig. Lassen Sie mich zum Schluss noch Folgendes sagen. Es ist nicht ganz unverdächtig, wenn gerade Vertreter einer großen Partei sich für das Mehrheitswahlrecht einsetzen. Man beabsichtigt damit, die kleinen und kleinsten Parteien auszuschalten. Dann soll man die Dinge auch ehrlich darstellen und sagen, wir wollen mit der Sperrklausel erreichen, dass keine neuen Parteibildungen in Deutschland mehr möglich sind. Wir müssen die politische Arbeit in diesem Land und die Menschen, die wir vertreten, wieder mehr miteinander verbinden. Ich sehe diese große Aufgabe in der Bildung. Mehr in das politische Verständnis der jungen Menschen zu investieren, mehr in das politische Bewusstsein all ihrer Bürgerinnen zu investieren. Wir sollten uns bewusst sein, dass wir im Zeitalter der Massen leben und dies den Demagogen erleichtert, die Massen in Bewegung zu setzen. Das haben wir alle selbst gesehen und erfahren. In der letzten Woche hat der Parlamentarische Rat sein erstes Gesetz in 3 Lesungen verabschiedet. Walter Menzel, SPD. Es war das Wahlgesetz, das vorher in den Ausschüssen eingehend vorbereitet worden war. Die Debatte sah noch einmal die Anhänger des Verhältnisses und die Vertreter des Mehrheitswahlrechts in einem lebhaften Kampf miteinander. 22. Februar 1949. 52. Sitzung des Hauptausschusses für Wahlrechtsfragen. Auf der Tagesordnung steht als einziger Punkt Beratung des Wahlgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben erstens die Frage des reinen Proportionalwahlrechts der Weimarer Zeit mit Listen zur Debatte gestellt. Dies ist einstimmig abgelehnt worden. Max Becker, LDP. Wir haben das System der relativen Mehrheit, wie in England, zur Debatte gestellt. Das wurde mit großer Mehrheit abgelehnt. Wir haben das System des früheren Mehrheitswahlrechts, etwa aus der Kaiserzeit, zur Debatte gestellt. Es wurde ebenfalls, und zwar einstimmig, abgelehnt. Nachdem so der Boden, allerdings nur in negativer Form, bereitet war, sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass praktisch wohl nur eine Kombination aus diesen Systemen Aussicht auf Erfolg und auf Annahme haben kann. Inzwischen wurde in Bonn das Wahlgesetz zur Wahl des ersten Bundesparlamentes verabschiedet. Das Wahlgesetz ist eine Kombination des Mehrheits- und des Verhältniswahlsystems. Gegen das Gesetz stimmte nur die CDU-CSU, die sich nach wie vor für ein reines Mehrheitswahlrecht einsetzt. Diese Entscheidung ist schon deshalb richtig, weil das Wahlrecht eines der wesentlichsten Instrumente ist, um eine lebendige Demokratie zu garantieren. Walter Menzel, SPD. Nur ein richtiges Wahlrecht gibt die Gewähr, dass die im Volke schlummernden politischen Kräfte mit der genügenden Klarheit auch in die politische Realität umgesetzt werden können. Sehen Sie, wie unsere Augen zu leuchten beginnen? Und wir nun nicht mehr hineingeduckt sitzen? Ich sehe es. Ob die kleinen Parteien vernichtet werden sollen oder nicht, ob Millionen von Menschen im politischen Sinne heimatlos werden sollen oder nicht, kann man sentimental betrachten. Theodor Heuss, FDP. Man kann es bedauern. Oder man kann sagen, die Politik muss mit den großen Figuren und mit den großen Kräften rechnen. Man muss mit der Erbsünde der Deutschen rechnen, dass es für das Wort Fairness im Deutschen kein entsprechendes Wort gibt. Eine Tragik unserer deutschen Situation. Die großen Parteien, sich gegenüberstehend, werden dann vielleicht nach den kleinen Rufen nicht um Mehrheitsentscheidungen von ihnen zu beziehen, sondern um die Atmosphäre der Verständigung mitzuschaffen. Und jetzt beginnt die feierliche Unterzeichnung des Grundgesetzes. Dr. Helene Weber. Und wieder eine Frau in der Kette der Abgeordneten das Dokument unterzeichnen. Helene Weber von der CDU-Fraktion Nordrhein-Westfalen. Die Augen der Ministerpräsidenten, der Landtagsabgeordneten und der Vertreter der Besatzungsmächte liegen auf diesem Tisch, verfolgen jede Unterzeichnung. Aus dem Grundgesetz vom 23. Mai 1949, Artikel 38, Absatz 1. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. Absatz 2. Wahlberechtigt ist, wer das 21. Wählbar, wer das 25. Lebensjahr vollendet hat. Absatz 3. Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz. Guter Rat. Ringen um das Grundgesetz. Aus den Protokollen des Parlamentarischen Rates 1948 bis 49. Das Wahlrecht. Von Özlem Özgül Dündar. Es sprachen Martina Gedeck und Judith Engel. Und in den Dokumenten Daniel Berger, Hüseyin Michael Schirpici, Ralf Harster, Rainer Hohmann, Kilian Land, Artus Maria Mathiesen, Steffen Räuber, Andreas Leopold Schad, Bernhard Schütz, Valentin Stroh, Josef Tratnik und Felix Förtler. Bearbeitung der Dokumente Benjamin Quabeck und Philipp Stegers. Historische Beratung Michael F. Feldkamp. Realisation der Dokumente Werner Jäger, Barbara Göbel, Benno Müller vom Hofe, Henning Jung, Sophie Garke. Inszenierung Benjamin Quabeck. Technische Realisation Benedikt Bitzenhofer und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz Diana Jamadi. Regie Petra Feldhoff. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit Deutschlandfunk und Bayerischem Rundfunk für die Hörspielprogramme der ARD 2019. Dramaturgie Hanna Georgi und Martina Müller-Wallraff.